Berichtspflichten für Unternehmen einführen. Eine bedeutende Rolle beim Schutz der Natur könnten künftig auch neue Standards für die Berichtspflichten von Unternehmen spielen. Das fordert übrigens auch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG in einer Analyse, schon aus gesundem Eigeninteresse des Privatsektors. Diesen Angaben zufolge haben weniger als die Hälfte der 250 größten Firmen der Welt den Naturverlust schon als Businessrisiko für sich erkannt. In der Zwischenzeit gibt es sogar Forderungen an die Politik aus der Privatwirtschaft selbst, genau solche Standards einzuführen. Darunter auch namhafte wie IKEA, Nestlé, Unilever oder BNP Paribas haben sich in der Initiative Make it mandatory, mach's verpflichtend, zusammengeschlossen. Die Idee besteht darin, die bisherigen Berichte um Angaben zur ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit zu erweitern. Für uns besonders wichtig sind die Aktivitäten auf EU-Ebene. Konkret geht es um die European Financial Reporting of Advisory Group, EFRAG, die unter anderem einen Berichtsstandard zu Biodiversität und Ökosystemen erarbeitet und verabschiedet hat. Sollte sich die EU diesen Vorschlägen anschließen, was für Mitte 2023 geplant ist, dann wären irgendwann alle Unternehmen in der EU mit mehr als 250 MitarbeiterInnen und einem Umsatz von mehr als 40 Millionen Euro verpflichtet, nach diesen Standards jährlich Auskunft zu erteilen. Und zwar müssten sie erstens über Risiken berichten, denen sie als Unternehmen durch schwindende Biodiversität und Ökosysteme ausgesetzt wären. Aber sie hätten auch umgekehrt mitzuteilen, welche Chancen sich eröffneten, wenn Biodiversität wieder zunähme. Darunter fiele zum Beispiel der Standort eines Firmengebäudes in Indonesien. Wenn sich die Schäden von Sturmfluten oder sogar Tsunamis durch das Abholzen von Mangrovenwäldern vergrößerten.